عقيبة من المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى بيجينن هايتا مت نمنوين تيما Das ist auch in Aqida, aber wir reden inshallah ta'ala über die Aqida der Sufis. Ja? Wer sind die Sufis? Weil viele Muslime, die haben inshallah ta'ala vielleicht, was heißt der richtige Aqida? Sie haben vielleicht Asluddin, sie sind Muslime, sie sprechen die Shahada richtig aus und beten, ja? Aber sie kennen die Wahrheit nicht über die Sufis. Ja? Weil sehr oft werden von den bösen Ulama oder von den Jahle, die Sufis werden in einem positiven Licht dargestellt. Bescheidene Leute, Leute der Zuhad, die haben bescheidene Leute, die sich von dieser Dunya losgesagt haben. Sie haben sich der Ibadah gewidmet, sie haben sich Zikr gewidmet. Ja? Sie wollen mit dieser Dunya nichts zu tun haben, sie bereiten sich vor für Yomul Qiyamah, für Akhira, für den Tod und so weiter und so weiter. Und dann, wenn man Sufis erwähnt, das Erste, was dir einfällt, ja, ein Abid. Ja, ein Sufi, das Erste, was dir einfällt, ein Abid. Ein Gläubiger, ein Mu'min, der sich von dieser Dunya losgesagt hat, er will mit dieser Dunya nichts zu tun haben, betet, macht Zikr, fastet und so. Ja. Aber in Wirklichkeit, wenn man guckt, was ist die Aqida der Sufis, werden wir sehen, dass die Sufis, ja, dass die Sufis, und wenn wir reden von, also wir reden jetzt von wem, von welcher Art von Sufis? Wir reden von den was? Von den Gulatu-Sufie. Und in unserer Zeit sind alle Sufie Gulatu-Sufie. Alle Sufie sind Gulatu-Sufie. Die Extremen. Gulat bedeutet Gulu. Gulu bedeutet übertreiben. Gulu bedeutet übertreiben, dass man was? Dass man die Grenze überschreitet in einer Sache. Und wenn wir sagen Sufie, dann meinen wir die Gulatu-Sufie in unserer Zeit. Und ich kenne keine Sufie in unserer Zeit. Keine Sufi-Sekte oder Gruppierung oder Tarikat oder Weg der Sufis, außer dass sie nicht Gulat sind. Dass die Gulatu-Sufie sind. Jemand wird kommen und fragen, zum Beispiel, du kommst, ja, in meiner Moschee gibt es einen Hodja oder einen Imam und der ist Sufi. Darf man hinter ihm beten? Die erste Frage wirst du bekommen in unserer Zeit. Natürlich, der antwortet, wenn er so antwortet, er meint es gut. Er will nicht übertreiben. Oder er will sicher sein. Ist das ein Schirk-Sufi oder ist das nur ein Bida-Sufi? Er stellt die Frage, weil wenn es ein Schirk-Sufi ist, dann ist er ein Muschrik. Er ist kein Muslim, er ist ein Kafir. Ja? Aber wenn es ein Bida-Sufi ist, dann ist das ein Sufi, der ist Muslim, aber er macht Bida. Der auf diese Art und Weise antwortet, von denen, die antworten, halt, wenn sie gefragt werden, er meint es gut, das verstehen wir. Aber wenn man wirklich hinguckt, die Sufis in unserer Zeit, sind das Bida-Sufis? Sind das Bida-Sufis? Wir werden inshallah später darüber reden, über die ganzen Sekten, Arten, Sorten. Ja? Jemand wird sagen, ja, was ist mit den Schia? Die Schia werden wir nur ein bisschen erwähnen, inshallah ta'ala, am Anfang. Ja? Weil wir vor Jahren, wir hatten, also über die Schia haben wir geredet und die verschiedensten Sekten, wir haben vielleicht 20 verschiedene Sekten bei den Schiern erwähnt. Ja? Viele dieser Schia-Sekten sind ausgestorben, aber ihre Aqida haben sie an die Sufis weitergegeben und an die Schia, die in unserer Zeit leben. Das ist jetzt eine andere Sache. Die Sufis, wir werden inshallah ta'ala erklären, wer die sind, wie ihr Glauben ist, damit wir was? Damit wir diese Shubha, diese Problematik aufheben von der islamischen Umma. Dass wir diese Problematik aufheben, dass jemand nicht kommt und sagt, ja, die sind Sufis, aber die sind... Nein, wenn die Sufis sind, halas, Sufis sind in einem Tal und Koran und Sunna sind in anderem Tal. Sufis sind ein Weg und Koran und Sunna ist anderer Weg. Und wir werden das inshallah mit Allahs Erlaubnis so detailliert erklären, damit ein Muslim, der Wissen sucht, den die Sache interessiert. Wie gesagt, ehrlich gesagt, der sich nicht interessiert, der nicht verstehen möchte, er interessiert uns nicht. Er interessiert uns. Er kann sagen, ja, aber bei uns sind die Sufis nicht so. Die Sufis selber vielleicht die Bauern in deinem Dorf. Sie machen Zikr, sie machen dies und so, die hüpfen wie Affen herum und so weiter. Das sind Schwachköpfe. Wie Imam al-Shafi rahimahullah ta'ala sagt, derjenige, der 40 Tage mit Sufis zusammen war, sein Verstand wird weggehen. Der wird dumm werden, er wird blöd werden. Der, der 40 Tage mit Sufis unterwegs ist und mit Sufis sitzt, sich ihren Schwachsinn anhört, er wird für immer seinen Verstand verlieren. Ja? Und wenn wir heute Sufis treffen, Allahi, das ist diese Verlogene, diese Betrogene, diese Gottesfürchtigkeit. Ja? Der Dunya, die Sufis, die tun so, als wären sie, haben sich von der Dunya losgesagt. Aber in Wirklichkeit, sie lieben diese Dunya. La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist jetzt ein anderes Thema. Bevor wir inshallah ta'ala mit der Akhida der Sufis beginnen, wollen wir inshallah ta'ala eine Sache klären bezüglich von Abu Hamid al-Ghazali, haben wir letztens gesagt. Die Sufis in unserer Zeit, jeder wird sagen, ja, Abu Hamid al-Ghazali, wie ich letztens ein Schwachkopf, wallahi ein Dummkopf. Derjenige, der so argumentiert, auf so eine Art und Weise, der ist ein Jahil, ein richtiger Jahil. Er kommt zu mir und sagt, ja, Bruder, aber Sheikh Ghazali, Imam al-Ghazali, er war auch ein Sufi. Imam al-Ghazali war ein Sufi. Das stimmt, er war ein Sufi. Aber ist das Beweis, dass Sufismus gut ist? Willst du beweisen, dass Sufismus gut ist, weil Imam al-Ghazali ein Sufi war? Das ist auf seine blöde Art und Weise. La hawla wa la quwwata illa billah. Man kann ja auch sagen, ja, Adam a.s. hat auch einen Apfel, hat auch von dem Apfel, Astaghfirullah, vom verbotenen Baum gegessen. Was willst du damit beweisen? Damit man auch etwas, was haram ist zu essen, was haram ist zu essen, man darf nehmen. Adam hat auch haram gegessen und wurde rausgeschmissen aus dem Paradies. Darüber redet er nicht. Allahu Akbar. Ja? Ist das nicht so? Jemand wird kommen und sagen, ja, Yunus a.s. hat auch die Schnauze voll gehabt und hat das Volk verlassen und ist weggegangen. Stimmt, aber dafür hat ihn ein Fisch verschlungen, weil er etwas gemacht hat, ohne Allahs Erlaubnis, subhanahu wa ta'ala. Oder nicht? Und viele andere Beispiele, barakallahu fikum. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, Bruder, Imam al-Ghazali war auch ein Sufi, ja, sagst du, okay, was willst du damit sagen? Was willst du damit argumentieren, dass Sufis in Ordnung sind, weil Abu Hamid al-Ghazali ein Sufi war? Ja? Oder meinst du damit, er war Sufi, dann hat er Tauba gemacht und hat Ahl Sunnah oder Jama'a angenommen und hat Sufismus verlassen? Wenn du das meinst, dann ist das eine gute Argumentierung. Weil genau das hat Imam al-Ghazali gemacht. Imam al-Ghazali hat sein ganzes Leben aufgebraucht. Ja? Für was? Für nichts. Und am Ende des Weges, als vor ihm nichts war außer Wand, geht nicht weiter. Zuerst war er ein Philosoph. Ein Philosoph. Ja? Die Kuffar in unserer Zeit, die Kuffar, ich rede von Juden und Christen und von Orientalisten. Wenn sie Imam al-Ghazali, wenn sie über ihn sprechen, dann sprechen sie wirklich über ihn, als wäre das der größte Alim. Ja? Er war auch ein Alim. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Jemand glaubt nicht, ich werde niemals sagen, lies die Bücher von Imam al-Ghazali. Lies nicht die Bücher von Imam al-Ghazali. Braucht ihr nicht. Ja? Warum? Wenn ihr von einem Alim ein Buch liest, in Fiqh oder in irgendeiner anderen Angelegenheit, und dort steht, und Imam Abu Hamid al-Ghazali sagt so und so und so, dann ist das in Ordnung. Weil der Schrift, der Sheikh mit der richtigen Aqid und Manhaj, wenn er ein Buch schreibt oder über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel über Dschihad, ja? Wir werden sehen, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt so, ja? Imam al-Shafi sagt so, Abu Hamid al-Ghazali im Ihya oder in einem anderen Buch sagt so. Ja? Ein Thema wird dokumentiert, also wird nicht diskutiert, sondern wissenschaftlich also erklärt. Und dann werden die Meinungen der islamischen Gelehrten erwähnt. Und auch unter anderem auch die Meinung von Imam al-Ghazali in dieser Frage. Ja? Der das macht, wir wissen, dass er auf richtigem Manhaj ist, dass er ein Sunni ist. Und wenn er diese einzelnen Aussagen erwähnt, dann ist das in Ordnung. Aber du, ja, oder ich, wir haben keine Ahnung. Wir sind keine Ulema. Du nimmst jetzt ein Buch von Imam al-Ghazali und dann liest du das, was Batil ist. Du liest irgendein altes Buch von ihm. Einer seiner letzten Bücher war welches? Ja? Das letzte Buch von Imam al-Ghazali. Il-Jam al-Awam an Ilm al-Kalam. Das Beschützen oder das Aufhalten der Menschen, Awam sind allgemein Muslime, von Ilm al-Kalam. Dass sie bloß, dass sie sich fernhalten von was? Von Philosophie. Das Beschützen der Menschen vor Philosophie. Aber er war begeistert von der Philosophie am Anfang. Begeistert. Philosophie. Ja? Und wenn wir gucken, Imam al-Ghazali und Philosophie, oder Sufismus und Philosophie, was ist das? Dann werden wir sehen, dass Sufis nichts anderes sind, außer als was? Als griechische Philosophen. Die größten Ulema der Sufis ist wer? Imam Abu Hanife? Imam Shafi'i? Nein, wallah. Die heutigen Sufis, die können Schafiten sein im Fiqh. Sie können Hanifiten sein im Fiqh. Sie können Malikier sein im Fiqh, die Muslime in Afrika zum Beispiel. Ja? Ja? Wir haben überhaupt kein Problem Aslen mit Fiqh. Wir haben Aslen kein Problem mit Mazahib al-Arba, mit den vier Mazhab. Das ist absolut kein Thema für uns. Ja? Im Fiqh ist das Schafi'i. Zum Beispiel wie die Sufis aus Syrien oder die Sufis aus Kaukasus. Ja? Oder Hanefiten wie die Sufis aus Türkei oder die Sufis aus Pakistan. Wir haben kein Problem mit dem Mazhab im Fiqh, sondern wir haben ein Problem mit der Aqida. Und das ist keine islamische Aqida. Das ist Aqida to Shirk. Aqida der Griechen. Die größten Ulema der Sufis in Aqida sind wer? Sind Griechen. Platon, Aristoteles und so weiter und so weiter. Wir werden einzelne Namen erwähnen, was sie über diese Leute sagen. Und wie sie ihnen ihre Religion erläutern. Ja? Inshallah noch, wir haben nicht so viel Zeit. Wir werden, wie gesagt, noch einige Sachen erwähnen bezüglich Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah ta'ala. Aywa. Wir werden, inshallah ta'ala, mit diesem Buch, was wir haben, das ist Buch von wem? Ja? Ein Buch von Sheikh Abu Anas al-Shami, rahimahullah ta'ala. Ja? Wenn jemand will wissen, wer ist Abu Anas al-Shami, er kann nachgucken, inshallah ta'ala, und die Sache wird ihm klar, wer Abu Anas al-Shami ist, rahimahullah ta'ala. Er hat sein Leben für Ahl Sunnah wal Jama'ah gegeben. Ja? Und er erwähnt viele, alhamdulillah, viele Sachen, die für uns wichtig sind. Wir werden also, wie gesagt, hier die Akhida von den Sufis erwähnen. Ja? Und bei den meisten Fragen werde ich inshallah ta'ala euch überlassen, was sagt Ahl Sunnah wal Jama'ah über diese Angelegenheit. Ja? Was sagt Ahl Sunnah wal Jama'ah über diese Angelegenheit? Jemand wird kommen und sagen, natürlich, wenn jemand von euch kommt und sagt, zum Beispiel, es gibt solche Leute, zum Beispiel, wenn du irgendwas über die Rafida sagst, über die Schia, jemand wird kommen und sagen, ja, aber diese Muslime, Muslime sind unsere Brüder. Ja? Wie antwortest du ihm? Du wirst ihn natürlich antworten und fragen, okay, die Rafida, oder was sagst du über denjenigen, der sagt, ja, die Imame der Schia, sie haben in Lauh al-Mahfuz reingeschaut. Wisst ihr, was Lauh al-Mahfuz ist? Lauh al-Mahfuz ist die streng bewahrte Tafel, direkt übersetzt. Das Buch, dem Allah subhanahu wa ta'ala, als Allah subhanahu wa ta'ala Kalem befohlen hat, schreib, dem Stift, schreib. In Lauh al-Mahfuz wurde alles aufgeschrieben. Alles bis Yom Qiyamah, was sein wird. 50.000 Jahre bevor Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt mit der Schöpfung begonnen hat. Bevor er die Menschen erschaffen hat. Die Imame von der Rafida, sie haben in Lauh al-Mahfuz reingeguckt. Die kennen die Zukunft. Jetzt frage ich dich, wenn jemand sagt, mein Imam, unsere Imame, haben in Lauh al-Mahfuz geschaut, sie wissen, was passieren wird. Ja? Ist so ein Mensch für dich Muslim oder nicht? Ja? Einer, der normal ist, der bei ihm stimmt alles, wisst ihr, alle Sicherungen, alles ist in Ordnung, er wird sagen, nein, so einer ist nicht Muslim. Er hat sich mit Allah gleichgestellt. So einer ist Muschrik, also das ist eine logische Sache. Ja? Aber ein Heuchler, ein Munafik oder ein Murjia, er wird kommen und sagen, schau Bruder, vielleicht ist er ein Jahil. Dann kommen wir die Messerer, Usur bijahil. Ist man mit Jahil entschuldigt oder nicht? Ja, und dann, mit was ist man entschuldigt, bei welcher Angelegenheit nicht? Und dann, nachdem man ihn erklärt hat, ob ein Jahil entschuldigt ist mit seinem Jahil oder nicht, dann wird er sagen, okay, man darf ihn nicht Takfir Muayyan machen, das dürfen nur Ulema. Und dann, wenn du ihm das erklärt hast, ja, wenn die Sache ganz klar ist, dann macht jeder über einen Kafir Takfir. Dann sagt er, ist ein Kafir, ein Alim oder ein Nicht-Alim, ein Muslim. Ja? Zum Beispiel ein Christ. Machen wir Takfir über Christen? Oder muss das nur ein Alim sein? Machen wir Takfir über die Buddhisten? Oder muss das nur ein großer Alim sein aus Saudi-Arabien? Ha? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Na, diese Schubha hast du mir auch erklärt. Dann kommt er und sagt, ja, aber ich kann nicht. Dann kommen wir zur nächsten Mes'ala. Wer nicht Takfir über einen Kafir macht, dass ein Kufr klar und deutlich ist. Und dann, am Ende bekommst du was? Einer, der am Anfang sagt, ja Bruder, man kann nicht Takfir machen über die Rafida oder über die Gulatu Sufia oder und so. Am Ende findest du selber, dass er selber ein Kafir ist. Warum? Warum? Weil sein Jahl hat ihn dazu gebracht, dass er beginnt zu reden, zu diskutieren, zu verteidigen, zu... Ja? Allahu musta'an. Aber das sieht man oft. Sehr oft hat jemand, er hat nicht die Kraft, er hat nicht die Energie, um zum Beispiel... Zum Beispiel, wir sagen irgendwas über die tschetschenischen Sufis, über die tschetschenische Regierung, über Kadyrov selber, er wäre ein Kafir, und seine Imame sind Ungläubige alle, und seine Armee sind alle Ungläubige, und alle seine Polizisten sind Kuffar. Und jeder, der ihn befolgt und ihn unterstützt, ist auch ein Kafir, ein Muschrik. Ja? Wenn du das jemandem sagst, ein Tschetschener wird sich aufregen, und wir sagen, er wird nicht direkt beginnen, den Kadyrov zu verteidigen, weil wisst ihr, was das bedeutet? Ja? Wenn ein Tschetschene Kadyrov verteidigt, wisst ihr, was das bedeutet? Ja. Das bedeutet, er hat den Krieg, den ersten Krieg gegen die Russen, er hat ihn unter Fragezeichen gestellt. War das überhaupt gerechtfertigt, dieser ganze Krieg und so viele Opfer? Ja. Wenn du sagst, Kadyrov ist okay, das bedeutet, der Krieg gegen die Russen, war der Krieg okay, dass so viele Leute getötet worden sind und dass die Tschetschenen ihre Unabhängigkeit wollten, ja, und dass sie, nachdem sie sich wie sagt man das, unabhängig worden sind, ja, dass sie Scharia erklärt haben, war das alles notwendig? Wir konnten ja gleich einen Kadyrov als Präsidenten nehmen, der ein russischer Mann ist und keine Toten, alles ist in Ordnung. Ja? Keine Araber, keine Saudis, keine Kuwaitis, wir haben niemanden, wir haben unsere tschetschenische Tradition, unseren tschetschenischen Islam, unsere Ustase, die in der Erde sind und die rufen wir und mit denen... Also, die sind unsere Kontaktperson zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Deswegen wird ein Tschetschene nicht sagen, was redest du da wie? Sondern er wird von der anderen Seite kommen. Er sagt, ja, für euch ist alles bitter. Für euch alles ist bitter. Wieso benutzt ihr denn nicht, wieso benutzt ihr Wasserhahn? Wieso nimmt ihr nicht Wudu aus einem Krug? Ja? Kaugummi ist bitter. Telefon ist wieder. Die Leute werden auf diese Art und Weise. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt es nicht. Ja? Dass jemand in die Moschee kommt zu einem Vortrag und dort liegt auf den Rücken und während ein Vortrag ist, er liegt auf den Rücken, die Beine verkreuzt so. Allah wird es nicht erlauben. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn ausprovozieren, dass er von selber aufsteht und beginnt Fragen zu stellen. Es gab Sufis und Rafida, die sind gekommen zu unseren Vorträgen. Ja? Letztens einer, ein Türke, kommt zum Vortrag, ein Sufi, ja, und hört, ja, das waren alles Faustschläge, was wir da geredet haben. Er hat es nicht mehr ausgehalten, ist aufgestanden, ist weggegangen. Nein, er kann nicht sagen. Er kann nicht sagen. Wenn er irgendwas sagt, wir werden ihn die Frage antworten. Er steht auf und geht weg. Aber das ist nicht eine Moschee, in der man nicht was sagen kann. Oh, Moschee, ich rede von mir jetzt, am besten. Ich bin nicht jemand, dem man nichts sagen darf. Ja? Jeder, der etwas hat, aus Koran und Sunna und aus den Aussagen der islamischen Gelehrten, er kann es sagen. Ja? Das Mindeste, ja, was wir sagen können, ist, bei dieser Sache gibt es Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten. Ich verbiete nicht das, was du machst. Weil das, was du machst, es gibt viele Ulema, die das sagen. Ja? Viele Imame, ich rede nicht von den Munafikinen in unserer Zeit, sondern die richtigen Ulema, die richtigen Imame von Ahl Sunna, die sagen so etwas. Messeidifik, jemand kommt und sagt, ja, zum Beispiel eine bekannte Messela, die es oft bei uns gibt, jemand kommt und sagt, ja, wenn die erste Jema gebetet hat, die Jema, dann darf man nicht eine zweite Jema machen. Ja? Es gibt eine Jema. Wenn du zu spät kommst, die Jamaat gebetet, jeder betet für sich alleine. Ja? Was willst du ihm sagen? Es gibt Ulema, die so etwas sagen. Von Ulema von Ahli Sunna wal Jamaat. Und wir sagen, ja, ich bin der Meinung, wegen dem, dass das Gebet in der Jamaat 25 Mal besser oder 27 Mal besser ist. Ja? Wegen diesen Hadith und auch anderen Hadithen bin ich der Meinung, man darf auch eine zweite Jamaat machen. Die Munafikin in Mekka. In Mekka gab es keine Munafikin. Die Munafikin in Medina. Sie sind immer absichtlich gekommen, zu spät zum Gebet. Immer absichtlich. Nachdem der Prophet Salam gebetet hat. Nachdem er Salam gemacht hat, sie kommen immer absichtlich zu 3, 4, 5 und beten. 10. Sie machen ihre eigene Jamaat. Gezielt, damit sie eine Spaltung in Jamaat machen. Und eine Spaltung in Jamaat zu machen, ist Haram nach Koran und Sunna. Ja? Du musst, zum Beispiel, ein Bruder quält dich, macht dir Probleme. Du musst diese Qual ertragen, du darfst keinen Spalt in die Jamaat machen. Er quält dich, er wird dich noch in den letzten 10 Jahren nerven und belästigen. Ja? Du kannst machen, was du willst gegen den, gegen diese Belästigung. Aber ja, nicht irgendwas, was einen Spalt in der Jamaat machen soll. Machen wir, auf keinen Fall. Ja? Die Munafikin haben das also absichtlich gemacht. Ja, ein Bruder kommt und sagt, nein, es gibt Ulema, Beweise sind so und so und so, man betet nicht ein zweites Mal, nachdem die Jamaat gebetet hat. Wir sagen, heilen, bete nicht, ist kein Problem. Willst du alleine beten? Kannst du jemanden verbieten, dass er nicht redet? Nein, wenn er auf eine logische, klare Art und Weise beweist und Aussagen der großen islamischen Gelehrten bringt, und dazu ist das eine Frage im Fiqh, dann gibt es bei uns keinen Streit. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ha? Nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala, nehmen wir an, oder mir die Imame gegeben hat, dass ich Imam bin, werde ich natürlich auch diese Meinung vertreten und ich werde sagen, was? Nein, das ist in Ordnung, dass man zweite Jamaat macht und auch eine dritte. Wir kommen jetzt zu dritt in die Moschee, die Jamaat hat gebetet, was machen wir? Hey, betet inshallah ta'ala zusammen. Das Gebet ist wertvoller und besser. Jemand wird kommen und sagen, nein, es ist besser, dass jeder einzeln betet. Es gibt Ulema, die das sagen, der sagen, okay, ist in Ordnung. Der Frage im Fick. Wir haben absolut damit keine Problematik. Und wir verbieten auch nicht jemanden, dass er das sagt. Das wäre falsch, dass wir ihn verbieten. Das wäre falsch. Warum wäre das falsch? Ja? Das wäre der Wunsch. Wir leugnen zum Beispiel Aussagen. Deswegen, wenn jemand uns fragt über Niqab, was sagen wir? Ja? Ich sage, ich bin, die islamischen Gelehrten sind, was es Niqab angeht, haben zwei Meinungen. Die einen sagen, es ist was? Es ist Mustahab, es ist Sunnah. Und die anderen sagen, es ist Wajib. Ja? Ich bin selber der Meinung, dass Niqab für eine Frau Wajib ist. Ja? Zum Beispiel in der Zeit, in der wir leben. Ja? Und dann erkläre ich die Sache. Jemand kommt und sagt, oh, ich bin der Meinung, dass es Sunnah ist und so, und die Beweise sind so, und ich habe ein Buch gelesen von einem Alim und so, und der erwähnt Hadithe und Ayat auf eine. Sagen wir, das leugnen wir nicht. Wir sagen, es gibt zwei Meinungen bei den islamischen Gelehrten: Wajib und Sunnah. Dass ich sage Wajib, ich leugne nicht, dass wenn du sagst, es ist Sunnah. Jemand, der besser ist als dich und du, hat schon gesagt, es ist Sunnah. Ja? Jemand, der besser ist als wir alle hier, hat gesagt, es ist Sunna. Ja? Wieso soll ich dann leugnen, das, was du sagst? Oder sagen, nein, das, was du... Ja? Aber wir sind ehrlich, wir erwähnen die. Dort, wo es Meinungsverschiedenheit gibt bei islamischen Gelehrten, das erwähnen wir und erläutern wir. Und diese Meinungsverschiedenheit, wir akzeptieren sie auch, inshallah ta'ala. Und wir zwingen niemanden, dass er... Ja? Aber dort, wo es keine Meinungsverschiedenheit gibt, und die Munafikin haben sich selbst etwas ausgedacht, wegen ihrem Jahl oder absichtlich oder unabsichtlich, wie auch immer. Das werden wir auf keinen Fall dulden. Wir würden sagen, das ist Haram. Es gibt einen Sheikh. Du und dein Sheikh interessierst mich. Verboten. Es gibt keine zweite Meinung in der Mesela. Ja? Frag jetzt die Munafikin in unserer Zeit. Nimm ein Beispiel. Ameliat ist die Shahadiyya. Ja? Die Shahid-Aktionen. Die Shahid-Operationen. Ja? Ist es einem Muslim erlaubt, sein Leben und Körper zu opfern, um damit Islam und Muslime zu verteidigen? Er hat aber keine andere Möglichkeit. Jetzt nehmen wir an, du bist jetzt, keine Ahnung, in irgendeinem Dorf. Und die Armee, russische Armee kommt, oder amerikanische, oder britische, welche auch immer. Du hast keine andere Möglichkeit, sie zu stoppen. Und wir wissen, was die machen. Die Geschichte hat uns gezeigt, was sie machen. Was machen sie? Was machen die Russen und Amerikaner und Briten und Schweden und Italiener und Deutsche? Was machen die? Was machen sie, wenn sie in ein muslimisches Dorf kommen? Sie töten. Töten ist das Mindeste. Sie schlachten. Sie vergewaltigen. Sie verbrennen. Sie spießen auf. Ja, das machen sie. Wenn jemand kommt und sagt, das machen sie nicht, sag dich von ihm los, er ist ein Lügner. Wenn jemand kommt und sagt, nein, nein, sie spießen nicht auf. Sie brennen nicht lebendige Menschen, verbrennen sie im Haus. Ja, und sie vergewaltigen nicht Mädchen. Sie vergewaltigen auch Männer und Kinder. Und so weiter. Wenn jemand kommt und sagt, nein, das machen sie nicht, brich jeden Kontakt mit ihnen ab. Wenn er sich zu Muslim bekennt, sag ihm, ich und du sind getrennte Wege. Wenn ein Kafir ist, dann ist er eh logisch, dass er lügt. Ja? Ein Muslim hat keine andere Gelegenheit. Er hat keine Maschinengewehre. Er hat keine PKM. Er hat keinen Granatenwerfer. Er hat gar nichts. Ja? Aber er kann sich selbst was opfern, um die Feinde zu stoppen, dass sie nicht was, dass sie nicht mit ihren Verbrechen weitermachen. Ist das erlaubt im Islam oder nicht? Ist das erlaubt oder nicht? Es gibt zwei Meinungen bei den islamischen Gelehrten, weil diese Messala gab es früher nicht. Ja? Früher gab es diese Messala nicht. Sondern sie wurde aus mehreren Messail zusammengestellt. Wie zum Beispiel die Messala, die wird bei allen vier Messhäb erwähnt. At-Tatarrus. Turs ist was? Schutzschild. Turs nennt man das in der arabischen Sprache. Ja? Wenn die Kuffar Muslime gefangen nehmen, und aus den Muslimen ein Schutzschild machen. Ja? Wir können nicht nach vorne, wir können auch nicht von Weitem schießen, wir können auch nicht granatieren, gar nichts. Warum? Weil sie haben Muslime als Schutzschild genommen. Darf man, ist es erlaubt, ja? dass man diese Muslime tötet, damit man an die Kuffar rankommt? Ist es erlaubt oder nicht? Es ist erlaubt. Bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Bei denen, die darüber reden, zum Beispiel, ein Beispiel, ja? Ein Beispiel, auch andere Beispiele. Wir werden was sagen über die erste Messala, Ameliyat ist die Scharia. Wir werden sagen, bei dieser Sache gibt es Meinungsverschiedenheit. In unserer Zeit, die Ulema, weil das eine Frage der unserer Zeit ist. Wann hat begonnen, diese Messala überhaupt zu geben? In dem Palästinensischen Krieg. In dem Palästinensischen Krieg hat man begonnen, über diese Messala zu diskutieren. Und die anderen haben gesagt, das ist Haram. Auf diese Art und Weise tötet man sich selbst. Ja? Und dass man sich selbst tötet, ist Haram. Ja? Und bei einer Tat, man guckt auf die Tat, man guckt nicht auf den Ziel, oder nicht? Oder nicht? Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Die anderen sagen nein. Ja? Die anderen sagen nein. Der Ziel, in diesem Fall, erlaubt so eine Tat. Weil der Unterschied zwischen einem, der sich selbst getötet hat, ist, dass jemand, der sich selbst tötet, in unserer Zeit von den Kuffar und so weiter und so weiter. Wieso tötet sich jemand selbst? Wieso? Was ist der Grund, dass jemand sich das Leben nimmt? Weil er? Genau, er ist unzufrieden mit Allahs Entscheidung. Seine Freundin hat ihn verlassen, er wirft sich von der Brücke. Ja? Sein Kind ist gestorben, er schießt sich in die Birne. Und was auch immer. Er ist nicht zufrieden mit Allahs Entscheidung und nimmt sich das Leben selbst. Tötet sich. Ja? Aber der Muslim, der sich selbst opfert, um den Islam und die Muslime und ihre Leben und Hab und Gut zu verteidigen, ja? Mein Leben inshallah wird drauf gehen, aber dafür wird was? Wird eine Großzahl von den Muslimen gerettet werden. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und der Unterschied ist groß. Auf jeden Fall, wir sagen in unserer Zeit, es gibt Meinungsverschiedenheit. Einige Ulema sagen, das ist verboten, darf man nicht, weil das Selbstmord ist. Und die anderen sagen, nein, das ist erlaubt und das ist eine Art von Dschihad in unserer Zeit. Also, wir erklären das den Menschen. Wir sind nicht, dass wir sagen, nein, es gibt keine Zeit, nur eine Meinung. Ja, wenn wir das sagen würden, wären wir was? Wären wir ungerecht. Aber dann sagen wir, welche die Meinung logisch ist und welche der Meinung richtig ist. Halas, die Sache ist, ja, deswegen, inshallah ta'ala, werden wir bei jeder Sache, die wir erwähnen über die Sufis und über ihre Aqaid, wir werden nicht Sachen, einzelne Fälle erwähnen, irgendwo, was es nirgends gibt, außer irgendwo, keine Ahnung, in Nigeria. Ja? Nein, etwas, was bei den Sufis allgemein bekannt ist, was die Sufis kennen. Jemand wird kommen und sagen, ich habe einen Nachbar, einen Sufi. Ich habe ihn gefragt. Er hat gesagt, das ist falsch, das ist nicht. Warum? Weil er selber ein Schaf ist. Er ist ein Schaf, nichts anderes. Er ist ein Schaf. Ein Schaf, der in die Moschee kommt. Ein Schaf, der Monatsdings bezahlt. Wie heißt das? Beitrag bezahlt. Ha? Alles ist schön, mashallah, alles ist super. Die Rosen blühen. Ha? Der Imam ist, wie sagt man das, ist hinter den Kulissen, ja, wie ein Teufel, subhanallah, wie ein Scheitan, und lenkt die ganze Sache, lenkt sein ganzes Leben. Wenn er, weil er ein Jahil ist, weil er ein Jahil, gehst du zu seinem Imam und rede mal mit seinem Imam. Versuche mit ihm zu reden. Leugne irgendwas seiner Akai. Sag die Ustase oder die Schuyuch, die sind tot, die können sich selbst nicht helfen. Wie sollen sie mir helfen? Oh, dann wirst du sehen. Dann wird er sagen, oh, mein Junge, komm her. Ich werde dich in die Weisheit werde ich dich führen. Die Weisheit, das Verborgene, was die Leute nicht checken, was die Leute nicht verstehen. Dafür brauchst du ein reines Herz und dann will er dir dein Herz reinigen. Aber er beschmutzt es nur mehr und mehr. La haula wa la quwwata illa billah. Nein. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall, wir werden sehen, inshallah, dass Imam al-Ghazali in seinem letzten Buch, also dieses Iljamul Awam an Ilmil Kalam, dass man die Menschen beschützt, ja, das Schützen der Menschen oder das Fernhalten der Menschen von der Philosophie. Da erklärt er ganz genau, was ist die Meinung von Ahl Sunnah wal Jamaah und was ist der Batil der Sufis und sagt sich davon los. Ja. Wir wissen, dass alle, zum Beispiel alle Sufis in unserer Zeit, sind was? Sind Mushabbiha. Was ist ein Mushabbiha? Was sind die Mushabbiha? Von Tashabbuch. Ja? Oder Tashbih. Was ist das? Man Tashabbiha bekommen, fahuwa minhum. Was bedeutet Tashabbuch? Ja? Ähneln oder was? Nachahmen. Echt? Vergleichen. Barakallahu fikum. Die Mushabbiha sind wer? Die Allah subhanahu wa ta'ala mit jemandem vergleichen. Sie geben den Menschen Eigenschaften Gottes. Ja. Oder Mu'attila. Die Allahs Namen und Eigenschaften verleugnen. Alle Sufis machen das. Es gibt keinen einzigen Sufi, der Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften und Namen akzeptiert, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran detailliert erklärt. Und der Prophet alaihi salatu wassalam in der Sunnah. Alle Sufis. Frag sie über Allahs Namen und Eigenschaften. Sie werden sagen, nein, Bruder, das ist nicht Han, das ist irgendwas anderes und dies und das und was weiß ich was. Ja? Die werden das alles verleugnen. Das sind die Mu'attila. Und jeder Mu'attil wird durch was? Durch, weil er der Mushabbiha ist. Ja? Zum Beispiel ein Mu'attil. Einer, der sagt, Allah hat keine Hand. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Hand im Koran, oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Yadullahi ma'al jama'a. Allahs Hand ist auf eine Jama'a, auf eine Gemeinschaft. Ja? Dann ist da nicht Hand gemeint, sondern da ist Allahs Kraft gemeint. Und Großzügigkeit und Macht und so weiter und so weiter. Ja? Wieso hat er das gemacht? Weil er zuerst das Spiel gemacht hat. Er hat gesagt, Allah, Allahs Hand, meine Hand, Hand, nein, Allah hat keine Hand. Zuerst hat Allah mit jemandem verglichen, das ist der Tashbih, ja? Er wurde zum Mushabbiha, er hat Allah mit den Geschöpfen vergleicht. Ja? Und dann hat er das total verleugnet, wie ein Dings, wie heißt diese Gummibälle, wenn du ihn gegen die Wand schmeißt, sie springt in die andere Richtung, so ganz fest. Flummi. Ajo, genau so sind die. Ja? Und bei dem Mushabbiha, das ist ganz leicht. Ja? Jemand vergleicht Allah mit irgendwelchen Geschöpfen, wie die Sufis das machen. Wie löst du das Problem? Mit einer Aya. Laysaka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Nichts ist wie er. Du kannst reden, so viel du willst. Nichts ist wie er. Ja, aber wenn du sagst, Allah hat eine Hand. Allah hat eine Hand. Aber Allah sagt, nichts ist wie er. Ja? Wenn du sagst, Allah ist stark, dann sagst du auch was? Er ist stark, aber nichts ist wie er. Ha? Allah ist weise, aber nichts ist wie er. Allah ist Mutakabbir. Was bedeutet Mutakabbir? Was ist Tekebur? Was ist Kibur? Genau, der Hochmütige. Hochmut! Ja? Wenn du jetzt jemand sagst, du bist hochmütig, du bist arrogant, das ist eine negative Eigenschaft, eine hässliche. Nicht nur, dass sie hässlich ist, sondern wie der Professor mir sagt, der ein Hauch, ein Staubkorn von Hochmut in seinem Herzen hat, von Kibur, er kommt nicht ins Paradies. So gefährlich und hässlich ist es. Aber Allah ist Mutekabbir. Ja? Allah hat diese Eigenschaft. Wie ist diese Eigenschaft? Laysa kamithlihi shay. Nichts ist wie er. Allah beschreibt sich, er ist ein Mutekabbir. Er ist der Mutekabbir, der Baraka Ta'ala. Ja? Der Hochmütige. Subhanahu Ta'ala. Wie ist das? Die Frage, wie ist das, ist was? Was sagt Imam Malik? Bida. Ja? Warum? Weil Allah beschreibt sich und sagt, Laysa kamithlihi shay. Nichts ist wie er. Also nur, dass du fragst, wie ist das, wie ist seine Hand, wie sind seine Augen, wie sieht er, wie hört er, wie ist das Gehör von Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagst du darüber? Sagst du, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Nichts ist wie er. Er ist Sami', er ist der alles hört. Er ist Basir, er ist der alles sieht. Wie sieht er? Er sieht auf eine perfekte Art und Weise, die nur ihm subhanahu wa ta'ala gebührt. Auf eine Art und Weise, die ihm gebührt, der Baraka Ta'ala. Wa laysa kamithlihi shay. Und nichts ist wie er. Diese Problematik mit den Sufis ist ganz leicht zu lösen. Mit den Ayat aus dem Koran. Ja? Dann kommen die neuen Probleme, die sie von den Christen genommen haben. Ja? Und von den was? Okay, wenn wir sagen von den Christen, wenn wir sagen, die Sufis haben ihre Akida von den Christen genommen, bezüglich, dass sie ihre Toten heilig sprechen. Ja, und sie als Vermittler nehmen. Wir sagen das, weil es die leichteste Art und Weise ist, den Menschen zu erklären, dass die Sufis wirklich sehr viel in ihrer Akhida mit den Christen zu tun, also gemeinsam haben. Ja, aber wenn wir wirklich zurückblicken in die Geschichte, dann werden wir sagen, werden wir schon oder sehen, dass die gleichen, die die Akhida der Christen kaputt gemacht haben, das sind die gleichen, die die Akhida der Sufis kaputt gemacht haben. Und das sind was die? Die Griechen waren geläufig und die Philosophen. Die Philosophen sind die gleichen, deswegen werden wir sehen. Wenn zum Beispiel, was soll ich für ein Beispiel nehmen? Nimmst du irgendein russisches Gewehr? Ja. Schaust hin und sagst, das ist russisch. Warum weißt du das? Die haben immer das gleiche System. Egal ob es Kalaschnikow ist oder OSPK ist oder irgendwas anderes. Das System ist das der gleiche. Ich erkenne die Russen an diesem Gewehr. Ja? Oder irgendein amerikanisches Gewehr aus Plastik. Du schaust, sagst, das ist amerikanisch. Oder du nimmst ein Messer. Sagst, halas, dieses Messer, das ist von Solingen. Warum? Weil sie haben diese Art, wie sie das machen. Man erkennt das sofort. Wenn man die Akida der Christen anschaut und die Akida der Sufis, dann wirst du sagen, subhanallah, die gleiche Person hat ihre Akida gemacht. Ja? Der gleiche Hersteller, die gleiche Fabrik hat diese Akida produziert. Akida to Shirk und Taqdis. Taqdis. Taqdis bedeutet was? Von Muqaddas. Was ist Muqaddas? Heilig. Taqdis ist, dass du jemanden heilig machst, dass er für dich heilig ist. Taqdis. Ja? Dieser Taqdis bei den Christen, den gleichen Taqdis finden wir bei den Sufis. Wie kommt das? Ja? Die Christen waren ja nicht von Anfang an Heiden. Was sind Heiden? Wer weiß, was sind Heiden? Okay, wo haben die gelebt? In Europa, überall, alles Muschlikin. Die alten Römer waren Muschlikin, die waren Heiden. Germanen waren Heiden. Die Wikinger, Slawen, ja? Die Illyren, alle diese Völker waren was? Waren Heiden, waren Muschlikin. Ja? Die haben Statuen angebetet und haben dem verfluchten Teufel Opfer Kurban gebracht. Versteht ihr das, Barakallahu? Zum Beispiel jetzt dieser Halloween. Ja? Halloween, die Nacht der Hexen, oder wie das heißt. Von wem ist das der Feiertag? Von denen? Das ist ein heidnischer von den Iren ist das. Brauch, ja, von den Heiden. Wenn man heute fragt, die Geschichte von Halloween, das ist, sind die Heiden, die Muschlikin. Ja, die Jesus a.s. Isa a.s. Er kam mit was? Mit Tauhid. Die Religion der Benu Israel. Alle Propheten von Benu Israel kamen mit was? Kampf gegen Schirk, subhanallah. Und Tauhid. Oder nicht? Jesus a.s. als er kam, er hat die Leute zu was gerufen? Zu Tauhid. Er hat die Religion wieder was erneuert. Sie zum Leben erweckt. Hat den Leuten die Religion wieder erklärt. Und viele Menschen haben Islam angenommen. Ja? Oder nicht? Haben ihn sofort akzeptiert. Haben sofort geglaubt. Viele andere haben gegen ihn gekämpft, alaihi salam. Die Römer, die den Christentum angenommen haben, oder die Religion, ja? Was haben sie mit der Religion gemacht? Ist sie auf der Tauhid geblieben? Nein. Sie haben den Christentum vermischt mit was? Mit ihrer alten Religion. Mit der Mehrgötterei. Dieser Tachdis, dass du jemanden für heilig erklärst. Ja? Oder nicht? Und so haben sie ihre Religion, die Griechen, die Philosophen, die Römer, die haben ihre was? Religion kaputt gemacht. Das gleiche ist auch mit den Sufis passiert, als sie sich auf diese Sache eingelassen haben. Ja? Wir werden sehen, dass Imam al-Ghazali in seinem letzten Buch ganz streng die Philosophie attackiert und sie für Batil erklärt. Und jeden, der die Religion der Sahaba verlässt und sie mit irgendwas anderem eintauscht, in diesem Fall mit der Philosophie oder die Meinungen der Philosophen, dann hat er was gemacht? Dann hat er Bidda und Kufr gemacht. Ist ein Kafir geworden. All das erklärt er. Deswegen sagen wir raten den Menschen ab, dass die Bücher von Ghazali lesen. Geh, guck, Imam al-Ghazali, du wirst ihn im Internet finden. Und die Lebensgeschichte und so. Was wird erwähnt? Alles philosophische Ausdrücke, subhanallah. Alles philosophische Ausdrücke. Das, was sie verwenden. Ja? Jedes dieser Wörter. Ja? Diese Bedeutungen dieser griechischen Wörter, dieser lateinischen Wörter. Du musst tagelang lesen, damit du am Ende nichts weißt. Wallahi. Damit du am Ende nicht, was wollte er sagen, was ist da los, worüber redet er? Ja, diese Skeptiker zum Beispiel, ja, das kommt ja Skeptiker, von wem kommt das? Von der griechischen Philosophie, ein Skeptik. Ja. Wenn du sagst, Wallah, ich bin skeptisch gegenüber dieser Sache, was bedeutet das? Das bedeutet, ich glaube nicht an die Glaubwürdigkeit dieser Sache. Du stellst alles in Frage. Ja. Genau so sagen sie. Jemand will uns jetzt die Scharia, das islamische Gesetz will uns jetzt jemand erklären. Ja? Ein Skeptiker wird sagen, wir müssen zuerst darüber diskutieren, ob es überhaupt diesen Gesetzgeber gibt, der dieses Gesetz gemacht hat. Ja? Das islamische Gesetz. Wer hat dieses Gesetz gemacht? Wir sagen Allah, sagt er. Ein Skeptiker, ein Philosoph wird sagen, okay, dann diskutieren wir nicht über das Gesetz. Diskutieren wir über den Gesetzgeber zuerst. Ja? Was sind die Beweise, dass es diesen Gesetzgeber überhaupt gibt? Ha? Dann kommst du mit den Ayat, die ein gesunder Verstand versteht. Er sagt, na, warten wir. Ha? Dann kommt er mit den Sternen, und dann kommt er mit dem Urknall, und dann kommt er, und dann kommt er, und dann... Ha? Das ist alles griechische Philosophie. Und es gibt keine islamische Philosophie. Und genau das hat Imam al-Ghazali in seinem letzten Buch den Menschen erklärt. Rahimahullah ta'ala, was hat er gemacht? Er hat das verlassen, alles. Und hat sich wem gewidmet? Sahih al-Bukhari und Muslim. Er hat Sahih al-Bukhari und Muslim auswendig gelernt. Und mit Sahih al-Bukhari ist er gestorben im Bett. Sahih al-Bukhari, das Buch war auf seiner Brust, als er gestorben ist, Rahimahullah ta'ala. Ja? All diese Sachen, wenn du sie jetzt, nimm jetzt einen modernen Sufi. Ja, er wird sagen, ja, Imam Ghazali war auch Sufi. Er war Sufi. Gut, dass du das... Er war Sufi, dann hat er Tauba gemacht. Mach Tauba. Wenn du klug bist, so wie er, wirst du Tauba machen. Und wirst diesen Schirk verlassen. Und wirst die Philosophie verlassen. Ja? Letztens lese ich einen Kommentar über irgendeinen Schwachkopf, hat ein Buch von Imam al-Ghazali gelesen. Und hat geschrieben, da habe ich gesehen, dass Islam ist nicht nur Halal, Haram und das war's. Für dich ist Islam nichts anderes als Halal und Haram, wenn du an Allah glaubst. Und an Muhammad, dann ist für dich Islam Halal und Haram. Al-Halal ubayin, al-Haram ubayin. Das ist für dich Islam. Mach, was Allah dir befehlt, der Baraka wa Ta'ala und sein Prophet, alayhi salatu wassalam. Und halt dich fern von dem, was sie dir verbieten. Na? Wenn du die Philosophie mit Islam vermischt, wirst du glauben, der Shaitan wird dir was? Wird dich glauben lassen, dass es irgendwas Verborgenes gibt. Nicht nur Halal und Haram, sondern es gibt noch irgendwas dort und die Seele und das Leben und irgendwas Verborgenes, was wir nicht verstehen und die Geheimnisse des Lebens und Geheimnisse von dies und Geheimnisse von das und... Allahu Mustan. Deswegen die Sufis, wie nennen sie immer das, die Himmelmenschen? Nicht die Himmelmenschen, sondern die leben wirklich in den Wolken. Ja? Die leben in den Wolken, sie reden von etwas, was es nicht gibt. Was? Von wo? Wo steht das im Koran und Sunna? Wo steht das? Es steht nirgends im Koran und Sunna, das, was ihr redet. Ja? Subhanallah, Subhanallah. Schon jetzt, nehmen wir zum Beispiel Imam Ahmed. Ja? Imam Ahmed, als er mit den Mu'tazilern diskutiert hat. Ja? Ahmed ibn Abi Duar, der Führer von den Mu'tazilern, was sagt er zu Imam Ahmed? Hast du nichts anderes außer Koran und Sunna? Hast du nicht irgendeinen anderen Beweis? Nur Koran und Sunna. Hast du nicht irgendwas anderes? Was hat ihn dazu gebracht, dass er noch etwas anderes? Was? Die Philosophie. Die griechische Philosophie hat ihn gebracht, dass er so denkt. Wenn du mit einem Muslim redest, dann sagst du, sagt Allah, sagt sein Prophet, alayhi salatu wassalam. Wenn es eine Eier gibt, dann ist es aus. Die Diskussion ist vorbei. Wir haben eine Eier. Es gibt keine Eier im Koran, die darüber spricht. Du erwähnst einen Hadith. Ja, die Diskussion ist vorbei. Es gibt einen Hadith. Es gibt eine Aussage von Omer, radiallahu anhu. Du erwähnst die Aussage von Omer. Die Diskussion ist vorbei. Es gibt keine Aussage von Omer. Wir müssen auf den Ijtihad der Imame gucken. Ja, Imam Ahmed sagt so und so und so in dieser Frage. Die Diskussion ist vorbei. Ja? Aber bei den Sufis, oder besser gesagt den Philosophen, weil wenn wir sagen, die Sufie, was sind die Sufiten? Wer sind die Sufiten gewesen? Die Schafsgetragene. Nein, dazu kommen wir noch dann später, inshallah, dass sie diese Kleidung von den Christen genommen haben. Ja? Weil die christlichen Mönche tragen aus Schafwolle Kleidung, Suf. Ja. Dann haben sie das von ihnen genommen. Das ist jetzt darüber reden wir, inshallah. Die Sophia oder die Sophiten. Guck mal im Internet, Sophiten wirst du finden, inshallah. Das sind wer? Das sind griechische Bandalehrer. Ganz berühmt. Sophisten, die sind gegangen, haben den Leuten die Weisheiten beigebracht und so. Allgemein, Sophia. Sophia auf Griechisch bedeutet was? Auf Lateinisch? Weisheit. Und Sufis sind die Lehrer der Weisheit, die Kenner der Weisheit, sie kennen die Hikmah, die Hakim, guter Redner. Du wirst oft sehr einen Kafir treffen, ist kein Muslim, er hat keine Ahnung von Koran und Sunnah, er glaubt nicht einmal an Allah. Aber wenn er beginnt zu reden und zu philosophieren, du bekommst wirklich das Gefühl, er wäre ein guter Mensch. Diese Sache beherrscht er sehr gut. Ein guter Redner ist er. Und er redet und... Sehr oft, es gibt Brüder zum Beispiel, es gibt Vorträge von Kuffar. Vorträge von irgendwelchen serbischen Politiker oder amerikanischen Politiker oder christliche Politiker allgemein. Und sie erwähnen sie sagen ihre Meinung über eine bestimmte Sache, die in der Welt passiert. Zum Beispiel der irakische Krieg. Du wirst irgendeinen Amerikaner finden, er hält einen Vortrag an der Universität oder allgemein privat, hält er einen Vortrag über den irakischen Krieg. Und er erklärt das auf seine Anschauungsweise, seine Theorie, wie er das sieht. Du wirst verblüfft werden, wenn du das anguckst. Ja, Irak, Erdöl, Kuwait unten, die Briten, Verbündete und so weiter, Finanzkrise, Europa. Wie er das alles miteinander verbindet, du wirst sagen, Subhanallah. So, interessant. Warum? Weil er ein guter Redner ist. Ja? Und er hat es mit seiner guten Argumentation und mit seiner schönen Ausdrucksweise, er hat es dazu gebracht, dass du die wichtigste Sache in der ganzen Geschichte, in der ganzen Sache vergessen hast. Und das ist, dass er ein Kafir ist. Ja? Das Wichtigste bei der ganzen Sache, dass er ein Kafir ist, erstens, und dass die Kuffar gegen Muslime kämpfen, nicht wegen Erdöl, sondern wegen was? Wegen La ilaha illallah. Sehr oft, wir werden selber durch die ganzen Medien manipuliert, dass wir sagen, ja, der Krieg in Afghanistan, das ist wegen Bodenschätze. Der Krieg in Tschetschenien, Erdgas, arabische Länder, Erdöl, in Afrika, die diese Ausplündern der ganzen, wegen was? Wegen den roten Diamanten, oder wie sie auch heißen, oder andere Diamanten. Afrika ist eine wie sagt man das, eine richtige Schatzgrube. Ja? Deswegen die Afrikaner, habe ich Amerika gesagt, Afrika. Afrika ist eine richtige Schatzgrube. Alles gibt's dort. Ja? Also ich sage, Bodenschätze bis Yom Kippur. Was ist denn mit den Afrikanern? Die sterben vor Hunger tagtäglich. Hunderte Menschen sterben täglich vor Hunger. Ja? Und Europa erlaubt ihnen auf keinen Fall, dass sie selbstständig werden, dass sie sich auf die... Ja? Oder nicht? Wenn wir das Ganze schauen in Medien, werden wir sagen, ja, was interessiert ihn meine Religion? Was sind, er will Erdöl, er will, deswegen sind die ganzen Kriege, wegen was? Wegen weltlichen Sachen. Wegen weltlichen Sachen. Wegen Geld sind die ganzen Kriege. Subhanallah, Subhanallah. Wir haben das Wichtigste vergessen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Sie werden niemals aufhören, euch zu bekämpfen. يُقَاتِلُونَكُمْ. Krieg gegen euch zu machen. Bis sie euch von eurer Religion nicht entfernt haben. In istetau, wenn sie es schaffen. Sie kämpfen mit ihren Waffen, mit Essen, mit... Wallah, ich kann mich erinnern, 2002 oder sowas. Habe ich ein Bild gesehen. Allahu Alam, der das Bild gemacht hat und der es im Internet gestellt hat. Ihr könnt euch schon denken, was seine Ziele waren. Was sein Ziel war. Aber wenn du das Bild siehst, Allahu Akbar, diese ganzen Bilder machen sein Gehirn kaputt, Allahu Akbar. Ein Afghane mit einem langen Bart und mit einem Turban in Afghanistan, er trägt einen Sack mit Reis oder mit Mehl, eine riesige amerikanische Flagge ist drauf. Er trägt es auf den Rücken und dann schaust du dir das an und sagst, Allahu Akbar. Was bedeutet das? Ein Afghane mit einem langen Bart und mit Turban, trägt einen Sack mit Reis und dort ist eine riesige amerikanische Flagge, humanitäre Hilfe für Kriegsopfer. Dann schaust du dir an und sagst, Allah, zuerst bombardieren sie dein Land und dann bringen sie dir Hilfe. Ja? Und dann wird ein Muslim sagen, ja, das ist sicher wegen der Politik und so, die Taliban und das Ganze und die haben nichts gegen Religion, die haben ja nichts gegen... Subhanallah, Subhanallah. Der Kampf gegen Religion ist nicht immer mit Waffe. Ein viel gefährlicher Kampf gegen Islam ist mit was? Mit der Ideologie. Ja? Denn die Kinder lesen jeden Tag irgendwelche Bücher in der Schule. Oder schauen sich irgendwelche Sendungen im Fernsehen oder im Internet. Ja? Er wird die Religion wird auf die schlimmste Art und Weise bekämpft. Ja? Hier geht es um Islam. Kampf gegen Islam. Kampf gegen Koran und Sunna. Kampf gegen Scharia. Mit der Waffe, es funktioniert mit der Waffe nicht. Das funktioniert nicht. Die Muslime werden aus Trotz kämpfen wir. Sie kämpfen. Und die haben gesehen, die haben mit Waffe begonnen. Der Islam hat sich nur noch mehr verbreitet. Hätten sie, wären sie bei dem alten System geblieben. Welche Systeme sind das? Nach dem Fall des Islamischen Reiches. Nationalismus. Hätten sie weiter mit dieser Ideologie gekämpft, Nationalismus, Kommunismus, Sozialismus, irgendwelche anderen Parteien, dass sie einführen. Das war der beste Weg, dass man die Muslime vom Islam abbringt. Das Islam verlassen. Die Methode mit dem Krieg, das ist die schlechteste Methode. Weil das wird dazu führen, dass die Muslime aufstehen und beginnen, den Koran zu lesen. Und dann sehen sie, wenn sie nur diese Eier verstehen, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Sie werden niemals aufhören, euch zu bekämpfen. Ja? Bis sie euch von eurer Religion abgebracht haben. Wenn sie es können, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Muslim nur diese Eier versteht, er wird die ganze politische Situation in der Welt heute verstehen. Er wird den Irakkrieg verstehen. Er wird, wieso Saddam Hussein in Kuwait gegangen ist. In den 90er Jahren. Er wird alle diese Sachen, wird ein Muslim verstehen. Der erste Krieg, die Afghanen gegen Russen. Amerikaner geben den Mujahideen Unterstützung, damit sie gegen Russen kämpfen. Ja? Russen verlieren Afghanistan. Und dann eine nach der anderen die Republiken. Diese russischen Republiken werden was? Ja? Tun sich selbstständig. Und dann kam Tschetschenien, will auch selbstständig werden. Und na, das war nicht im Plan. Kasachstan, Aserbaidschan, Tadschikistan, alle diese Republiken, sie waren geplant, dass sie sich von Russland trennen, damit Russland schwach wird. Aber Tschetschenien, das war nicht geplant. Ja, wie wohl auch? Nein, das wird, steht nicht auf dem Plan. Und dann kommt zum Krieg. Und dann kommt die Dauer. Weil überall, wo Krieg ist, ist auch Dauer. Ja? Wenn es da jemand schlecht wird, er sieht, er hat nichts, an was er sich halten kann. Ja? Er guckt in den Himmel, er will Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und die Leute kommen zurück zum Islam. Deswegen war das ein blöder Schritt, dass sie die muslimischen Länder angegriffen haben. Der Islam ist nur noch stärker dadurch geworden. Ja? Aber wie gesagt, ich wollte dieses Thema gar nicht ansprechen, weil das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass ein Kafir ist ein guter Redner. Er ist nicht blöd, er ist klug, hat viel gelesen, hat die Philosophie gelernt. Er redet stundenlang, er hat nichts gesagt. Du schaust, du bist verblüfft. Du bist, subhanallah, stundenlang erklärt ein Philosoph dir, keine Ahnung, dass ein Ei rund ist und wie und was und Allahu musta'an. Wenn wir sagen Sufismus, dann sagen wir auch gleichzeitig Philosophie. Inshallah, wir haben nicht viel Zeit gehabt. Wir haben auch jetzt 15 Minuten länger geredet. Die Brüder werden sich vielleicht aufregen, sie wollen nach Hause gehen. Na, wir hören hier auf, inshallah, auf jeden Fall. Wir werden inshallah, am Samstag weitermachen, inshallah. Wer kann oder wer möchte oder wer lernen möchte, er soll kommen, inshallah, am Samstag, inshallah, machen wir weiter mit diesem Thema. Und dann werde ich inshallah rechtzeitig da sein. Mit Allahs Erlaubnis.